Vierter Teil. Major Mandela. 2758 bis 3443 nach Christus. Hatte es da nicht mal im Biologieunterricht so ein komisches Experiment gegeben? Man nimmt einen Plattwurm und bringt ihm bei, sich in einem Labyrinth zurechtzufinden. Dann zerstampft man ihn, verfüttert den Brei an einen ahnungslosen Artgenossen und siehe da, plötzlich findet sich der ahnungslose Artgenosse ebenfalls im Labyrinth zurecht. Mir stieß es irgendwie nach Generalmajor auf, obwohl ich davon ausgehen konnte, dass sie diese Methoden seit meiner Schulzeit verbessert hatten. Aufgrund der Zeitdehnung lagen immerhin 450 Jahre Forschung und Entwicklung dazwischen. Für meine Ausbildung auf Sterntor wurden keine Generalmajore durch den Fleischwolf gedreht und mir mit Zwiebeln und Ketchup serviert. Sie führten mir 3 Wochen lang überhaupt nichts außer Glucose zu. Glucose und Elektrizität. Sie rasierten mir jedes Haar von Kopf und Körper, verpassten mir eine Injektion, die mich in einen Waschlappen verwandelte, befestigten Dutzende von Elektroden an allen möglichen Stellen, versenkten mich in einen Tank, der mit Sauerstoff angereicherten Fluorkohlenstoff enthielt, und vernetzten mich mit einem COBAL, das heißt einem Computer zur beschleunigten Auswertung von Lebenssituationen, der mich ganz schön auf Trab hielt. Die Maschine brauchte schätzungsweise 10 Minuten, um alles zu wiederholen, was ich bis dahin über die Kriegskunst, ich bitte Sie, mir diesen Ausdruck zu verzeihen, gelernt hatte. Dann begann sie mit dem neuen Lehrstoff. Ich erlernte die optimale Anwendung sämtlicher Waffen von der Steinschleuder bis zur Nova-Bombe. Und zwar nicht nur theoretisch. Deshalb all die Elektroden. Kybernetisch gesteuerte Kinästhesie mit negativem Feedback. Ich spürte die Waffen in den Fingern und beobachtete mich beim Umgang mit ihnen. Und übte so lange, bis jeder Handgriff saß. Die Illusion war perfekt. Mit einer Speerschleuder überfiel ich inmitten einer Horde von Maasai-Kriegern ein Dorf, und als ich an mir hinunterschaute, war mein Körper schlank, sehnig und schwarz. Im Hof eines französischen Schlosses aus dem 18. Jahrhundert brachte mir ein grausam dreinblickender, stutzerhaft gekleideter Mann das Degenfechten bei. Ich saß mit einem Sharps-Gewehr reglos in einem Baum und schoss aus dem Hinterhalt auf Männer in blauen Uniformen, die bei Vicksburg über ein morastiges Feld robbten. In 3 Wochen tötete ich mehrere Regimenter elektronischer Gespenster. Mir kam es wie ein Jahr oder mehr vor, aber der Kobal treibt seltsame Spielchen mit dem Zeitgefühl. Der richtige Einsatz von nutzlosen exotischen Waffen machte allerdings nur einen kleinen Teil des Trainings aus. Genau genommen war es der Teil, bei dem man sich ein wenig entspannen konnte. Denn wenn sie mit der Kinästhesie aussetzten, hielt die Maschine meinen Körper in völliger Inaktivität und stopfte mir das Gehirn mit 4 Jahrtausenden Militärtheorie voll. Und ich konnte nichts davon vergessen. Jedenfalls nicht, solange ich in diesem Tank lag. Will jemand wissen, wer Scipio Aemilianus war? Ich nicht. Ein Typ, der im 3. Punischen Krieg Karriere machte. Krieg ist eine Folge der Gefahr, darum ist Mut vor allem anderen die erste Eigenschaft eines Kriegers, behauptete von Clausewitz. Und ich werde nie die Poesie der folgenden Worte vergessen. Die Vorhut marschiert normalerweise in Kolonnenformation, mit dem Zugführer an der Spitze, gefolgt von einer Abteilung Laserschützen, den schweren Waffen und den restlichen Laserschützen. Die Flankensicherung der Kolonne erfolgt durch Beobachtung, es sei denn, Terrain- und Sichtverhältnisse erfordern die Entsendung kleiner Sicherungstrupps. In diesem Fall stellt der kommandierende Offizier einen Zugfeldwebel ab, der... und so weiter. Der Text stammt aus dem Handbuch für die Führung kleiner Kampfgruppen, sofern man einen Wälzer von 2000 Seiten, die nicht weniger als 2 Mikrofischkarten einnehmen, als Handbuch bezeichnen kann. Wenn Sie ein absoluter Eklektiker auf einem Gebiet werden möchten, das Sie gründlich abstößt, dann gehen Sie zur UNAS und lassen Sie sich zum Offizier ausbilden. 119 Menschen... und ich trug die Verantwortung für 118, mich selbst eingerechnet, aber nicht die Kommandantin, die vermutlich für sich selbst sorgen konnte. Während der 2-wöchigen Reha-Phase, die dem Kobalt-Training folgte, war ich niemandem aus meiner Kompanie begegnet. Vor unserem ersten Appell sollte ich mich beim zuständigen Zeiteinweisungsoffizier melden. Ich bat um einen Termin und sein Adjutant sagte, der Oberst erwarte mich nach dem Abendessen im Offizierscasino auf Ebene 6. Organisationsplan. Sturmtruppe Gamma. Feldzug Saad 138. Stufe 1, Major Mandela. Kommandantin Antopol. Stufe 2, Hauptmann Moore. Stufe 3, Oberleutnant Hillebow. Stufe 4, Leutnant Ryland, Leutnant Rusk, Leutnant Elsevier, Dr. Med. Und so weiter und so weiter. Genehmigt Generalstab Sterntor, 12. März 2758. In Vertretung Olga Torischeva, Brigadegeneral, Generalstab. Ich ging früher hin, weil ich dachte, ich könnte dort gleich essen. Aber sie hatten nur ein kaltes Buffet. Also kaute ich auf einer Art Pilz herum, der eine vage Ähnlichkeit mit Weinbergschnecken hatte, und nahm den Rest meiner Kalorien in Form von Alkohol zu mir. Major Mandela. Ich war so in mein siebtes Bier vertieft, dass ich den Oberst nicht kommen sah. Er winkte nur ab, als ich aufspringen und Haltung annehmen wollte, und ließ sich schwerfällig in den Sessel gegenüberfallen. »Ich stehe in Ihrer Schuld«, begann er. »Sie haben mich zumindest vor einem halben Abend gähnender Langeweile gerettet.« Er reichte mir die Hand. »Jack Kinnock, ganz zu Ihren Diensten.« »Herr Oberst, vergessen wir den Oberst und den Major. Wir alten Fossilien sollten die Dinge aus der richtigen Perspektive betrachten. Einverstanden, William?« »Einverstanden.« Er bestellte einen Drink, der mir absolut fremd war. »Wo sollen wir anfangen? Ihren Unterlagen zufolge waren Sie im Jahr 2307 zum letzten Mal auf der Erde.« »Das ist korrekt.« »Hat Ihnen nicht sonderlich gefallen, was?« »Nein.« »Zombies, glückliche Roboter.« »Nun, eine Zeit lang wurde es besser, und dann wieder schlechter. Danke.« Eine Ordonnanz brachte ihm den bestellten Drink. Ein blubberndes Gebräu, das am Boden des Glases giftgrün war und nach oben zu einen Gelbstich annahm. Er nahm einen Schluck davon. »Ständig rauf und runter. Offenbar eine Art Zyklus.« »Und wie ist der derzeitige Stand?« »Naja, so genau weiß ich das auch nicht. Es gibt zwar jede Menge Berichte, aber die Fakten lassen sich nicht ohne weiteres von der Propaganda trennen. Ich selbst war vor knapp 200 Jahren das letzte Mal dort. Meine Erinnerungen an diesen Besuch sind miserabel. Kommt natürlich auch darauf an, was einem so gefällt.« »Wie meinen Sie das?« »Das ist nicht ganz leicht in Worte zu fassen. Jedenfalls war damals ziemlich was los. Haben Sie je von der Friedensbewegung gehört?« »Nein.« »Also die Bezeichnung täuscht. Tatsächlich führte diese Gruppe Krieg, einen Guerillakrieg.« »Ich dachte, ich könnte Ihnen die Namen, Größenordnung und Seriennummer sämtlicher Kriege von Troja aufwärts herunterbeten, aber offenbar haben Sie einen übersehen.« Er lächelte. »Mit gutem Grund. Er wurde von Veteranen geführt, Überlebenden der Feldzüge J-38 und Aleph 40, wie ich hörte. Sie wurden gemeinsam entlassen und beschlossen, in der UNAS mal so richtig aufzuräumen. Hatten viele Sympathisanten unter der Erdbevölkerung.« »Aber konnten sich nicht durchsetzen.« »Es gibt uns immer noch.« Er schwenkte das Glas hin und her, und die Farben seines Drinks mischten sich. »Im Grunde weiß ich das alles nur vom Hörensagen. Bei meinem letzten Besuch auf der Erde war der Krieg bis auf vereinzelte Anschläge und Sabotageakte vorbei. Und alle mieden das Thema, vor allem die Streitkräfte.« »Mich überrascht das, gelinde ausgedrückt«, sagte ich. »Dass die Erdbevölkerung überhaupt etwas gegen die Wünsche der Obrigkeit unternahm, meine ich.« Er zuckte nichtssagend die Achseln. »Und dann gleich eine Revolution. Als wir dort waren, konnte man niemandem eine Kritik gegen die UNAS entlocken. Nicht einmal ein böses Wort gegen die nationalen Regierungen. Die Leute waren voll darauf konditioniert, die bestehenden Verhältnisse gut zu finden.« »Tja, auch das ist wohl eine zyklische Erscheinung.« Er lehnte sich bequem zurück. »Jedenfalls hat es wenig mit Manipulation zu tun. Wenn die Erdregierung wollte, hätte sie längst die totale Kontrolle über jede Handlung und jeden noch so trivialen Gedanken der Bürger, von der Wiege bis zur Bahre. Aber sie verzichtet darauf, weil das fatale Folgen hätte. Immerhin befinden wir uns im Kriegszustand. Nehmen Sie mal Ihren eigenen Fall. Bekamen Sie so etwas wie einen Motivationsschub, während Sie im Tank waren?« Ich überlegte einen Moment lang. »Wenn ja, dann hätte ich das nicht unbedingt mitgekriegt.« »Das stimmt. Zumindest teilweise. Aber ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass niemand in diesem Bereich Ihres Gehirns herumgepfuscht hat. Sollte sich Ihre Einstellung zur UNAS, zu unserem Krieg gegen die Taurier oder zum Krieg im Allgemeinen geändert haben, so läge das einzig und allein an Ihren neuen Erkenntnissen. Ihre grundsätzliche Motivation blieb unangetastet. Und Sie müssten auch wissen, warum das so ist.« Namen, Daten, Zahlen sausten durch das Labyrinth meiner Hirnwindungen. »Ted 17, Z 21, Ale 14, der Lazio, der Bericht des Lazio-Ausschusses, Juni 2406. »Genau. Dazu kommt Ihre persönliche Erfahrung auf Aleph 1. Roboter geben keine guten Soldaten ab. Heute vielleicht nicht mehr, sagte ich. Aber bis zu diesem Zeitpunkt wäre eine entsprechende Verhaltenskonditionierung die Erfüllung aller Wunschträume der Generäle gewesen. Damit hätten sie Armeen aufstellen können, welche die besten Eigenschaften der SS, der Prätorianergarde, der Goldenen Horde, der Mosby-Truppe und der Green Berets in sich vereinigten. Er schaute mich über sein Glas hinweg an und lachte. »Lassen Sie eine solche Armee gegen ein Bataillon in modernen Kampfanzügen antreten. Die Schlacht wäre in ein paar Minuten vorbei.« »Nur wenn jeder Einzelne in diesem Bataillon kühlen Kopf bewahrt und mit ganzem Einsatz um sein Leben kämpft. Die Soldatengeneration, die den Lazio-Bericht letztlich ausgelöst hatte, war von Geburt an so konditioniert worden, dass sie der Vision des idealen Kämpfers möglichst nahe kam. Als Team funktionierten diese Leute optimal, angetrieben von Blutgier, ohne Rücksicht auf das eigene Leben. Aber die Taurier metzelten sie eiskalt nieder. Die Taurier kämpften ebenfalls bis zur Selbstaufgabe. Nur verstanden sie sich noch besser darauf, und sie waren immer in der Überzahl.« Kinnock nahm einen Schluck und beobachtete das Farbenspiel in seinem Glas. »Ich habe mir Ihr Psychoprofil angesehen«, sagte er, »vor und nach Ihrer Lektion im Tank. Es blieb im Großen und Ganzen unverändert.« »Na, das ist beruhigend. Ich bestellte noch ein Bier.« »Das sollte es vielleicht nicht sein.« »Weil es bedeutet, dass ich keinen guten Offizier abgeben werde? Darauf habe ich von Anfang an hingewiesen. Ich bin nun mal keine Führernatur.« »Ja, das stimmt nur teilweise. Möchten Sie wissen, was dieses Profil über Sie aussagt?« Ich zuckte die Achseln. »Ist das nicht streng geheim?« »Doch«, bestätigte er. »Aber als Major können Sie die Psychoprofile sämtlicher Leute in Ihrem Kommandobereich anfordern.« »Ich denke nicht, dass es große Überraschungen enthält.« Aber meine Neugier war geweckt. Welches Tier fühlt sich nicht zu einem Spiegel hingezogen? »Nein, es weist Sie als Pazifisten aus, als verhinderten Pazifisten. Das hat zu einer leichten Neurose geführt, aber die kriegen Sie in den Griff, indem Sie Ihre Schuldgefühle der Armee anlasten.« Das frische Bier war so kalt, dass mir die Zähne schmerzten. »Bis jetzt haben Sie mir nichts Neues gesagt.« »Was Ihre Führungsqualitäten betrifft, so besitzen Sie durchaus ein gewisses Potenzial. Allerdings geht es mehr in Richtung Lehrer oder Seelsorger. Wenn Sie führen wollen, dann aus Empathie, Mitgefühl. Sie haben den Wunsch, anderen Ihre Ideen aufzudrängen, nicht Ihren Willen. Insofern haben Sie recht. Sie werden einen verdammt schlechten Offizier abgeben, wenn Sie das nicht abstellen.« Ich musste lachen. All das muss der UNAS schon bekannt gewesen sein, als sie mich in die Offizierslaufbahn drängte. »Es gibt auch andere Parameter«, entgegnete er. »Sie sind, um einige zu nennen, anpassungsfähig, einigermaßen intelligent und können analytisch denken. Und Sie gehören zu den 11 Menschen, die den gesamten Krieg überlebt haben.« »Für den einfachen Soldaten ist Überleben eine Tugend.« Den Hinweis konnte ich mir nicht verkneifen. »Aber ein Offizier sollte ein leuchtendes Beispiel an Tapferkeit geben. Mit dem Schiff untergehen, sozusagen, sich inmitten des Pfeilhagels furchtlos auf dem Burgwall zeigen.« Er räusperte sich missbilligend. »Nicht, wenn Ihr Ersatzmann 1000 Lichtjahre entfernt ist.« Der Sinn des Ganzen leuchtet mir dennoch nicht ein. Warum lässt man mich die weite Reise von Heaven bis hierher machen, in der vagen Hoffnung, dass ich mich noch ändern könnte, wenn vermutlich ein Drittel der Leute hier auf Sterntor das bessere Offiziersmaterial abgäbe? Mein Gott, das militärische Denken! Ich vermute eher, dass das bürokratische Denken etwas damit zu tun hatte. Bei Ihrem Dienstalter würden Sie als einfacher Infanterist jeden Ihrer Vorgesetzten in Verlegenheit bringen. Das liegt einzig und allein an der Zeitdilatation. Ich habe nur an 3 Feldzügen teilgenommen. Das ist ohne Belang. Außerdem sind das 2,5 Feldzüge mehr, als der durchschnittliche Soldat überlebt. Die Propaganda-Heinis werden Sie vermutlich zu einer Art Volksheld aufbauen. Volksheld. Ich nahm einen Schluck von meinem Bier. Wo bleibt John Wayne, jetzt da wir ihn wirklich brauchen? John Wayne? Er sah mich ratlos an. Um ehrlich zu sein, ich war nie in diesem Tank. Ich bin kein Experte für Militärgeschichte. Ah, vergessen Sie es. Kinnock trank sein Glas leer und bestellte bei der Ordonnanz, ich schwöre es, einen Rum Antares. Gut, bringen wir es hinter uns. Ich soll Sie in die Gegenwart einweisen. Was wollen Sie wissen über das, was wir als Gegenwart bezeichnen? Mich beschäftigte immer noch seine letzte Antwort. Sie waren wirklich nie im Tank? »Nein, der ist für Frontoffiziere reserviert. Die Rechnerkapazität und die Energie, die man für diese dreiwöchige Ausbildung verbrät, würde die Erde mehrere Tage am Laufen halten. Zu teuer für uns Sesselfurzer. Ihre Orden besagen, dass Sie auch Frontoffizier sind. Ehrenhalber. Und das liegt lange zurück. Der Rum Antares kam in einem hohen, schlanken Kelch. Eine Flüssigkeit von heller Bernsteinfarbe. Oben schwamm ein Eiswürfel. Auf dem Boden befand sich eine Kugel von der Größe eines Daumennagels, von der blutrote Fäden aufstiegen. Was ist dieses rote Zeug? Zimt. Etwas Ester mit Zimt darin. Nicht schlecht. Möchten Sie probieren? Nein, danke. Ich bleibe lieber beim Bier. Unten auf Ebene 1 gibt es eine Computerbibliothek, die der Zeiteinweisung dient und von meinen Leuten täglich auf den neuesten Stand gebracht wird. Wenn Sie spezielle Fragen haben, können Sie sich dort kundig machen. Ich möchte Sie vor allem auf die Begegnung mit Ihrer Truppe vorbereiten. Warum? Sind das alles Cyborgs oder Klone? Er lachte. Nein, es ist illegal, Menschen zu klonen. Das Hauptproblem dürfte sein, dass Sie, heterosexuell sind. Alles halb so wild. Ich bin tolerant. Ja, aus Ihrem Profil geht hervor, dass Sie sich für tolerant halten. Aber darum geht es eigentlich nicht. Sondern? Ich wusste, was jetzt kam. Nicht im Einzelnen, aber im Kern. Zu UNAS werden nur emotional gefestigte Menschen eingezogen. Es fällt Ihnen sicher schwer, die Vorstellung zu akzeptieren, aber Heterosexualität wird heute als emotionale Fehlfunktion betrachtet. Eine Fehlfunktion, die sich im Übrigen leicht beheben lässt. Glauben Sie im Ernst, ich würde zulassen, dass... Nun beruhigen Sie sich doch. Sie sind zu alt dafür. Er nippte an seinem Drink. Sie werden leichter mit den Leuten zurechtkommen, als Sie jetzt vielleicht denken. Moment mal. Heißt das, dass niemand, also dass alle in meiner Kompanie schwul oder lesbisch sind? Alle bis auf mich? William, auf der Erde gibt es praktisch, abgesehen von vielleicht 1000 Veteranen und Unheilbaren, nur noch Homosexuelle. Was konnte ich sagen? Eine ziemlich drastische Methode zur Geburtenkontrolle, finden Sie nicht auch? Mag sein, aber sie funktioniert. Die Erdbevölkerung ist auf unter 1 Milliarde gesunken und bleibt in diesem Bereich stabil. Wenn jemand stirbt oder den Planeten verlässt, wird ein neuer Mensch ins Leben geholt. Nicht geboren? Doch, schon, aber nicht so wie früher. In Ihrer Zeit nannte man so etwas Retortenbabys, nicht wahr? Obwohl man natürlich keine Retorten dazu verwendet. Na, das ist immerhin etwas. Zu jeder Krippe gehört ein künstlicher Mutterleib, in dem sich das befruchtete Ei 8 bis 10 Monate ungestört entwickeln kann. Was Sie Geburt nannten, ist heute ein Vorgang, der sich über mehrere Tage erstreckt, nicht mehr das plötzliche, drastische Ereignis, das es früher einmal war. Ach du schöne neue Welt, dachte ich. Kein Geburtstrauma, 1 Milliarde vollkommen angepasster Homosexueller. Vollkommen an die Erfordernisse der Gegenwart angepasst. Sie und ich könnten diese Leute ein wenig sonderbar finden. Das ist mit Sicherheit untertrieben. Ich gebe dir den Rest meines Biers. Und Sie selbst sind homosexuell? Aber nein, sagte er, und ich entspannte mich. Genau genommen bin ich aber auch kein Hetero. Er klopfte sich auf die Hüfte, und sie reagierte mit einem komischen Geräusch. Ich wurde verwundet, und es stellte sich heraus, dass ich an einer seltenen Störung des Lymphsystems litt, die eine Geweberegeneration nicht zuließ. Nichts als Metall und Plastik von der Taille abwärts. Um Ihren Ausdruck zu gebrauchen, ich bin ein Cyborg. Toll, wie meine Mutter zu sagen pflegte. Bringen Sie mir auch so ein Antares-Dings, rief ich der Ordonnanz zu. Da saß ich nun, in einer Bar mit einem asexuellen Cyborg, der vermutlich der einzige normale Mensch außer mir auf diesem ganzen gottverdammten Planeten war. Einen doppelten, ergänzte ich. Als sie am nächsten Tag im Vortragssaal eintrudelten, wo wir unseren ersten Appell abhielten, wirkten sie eigentlich ganz normal, ziemlich jung und ein wenig steif. Die meisten von ihnen hatten die Krippe erst seit 7 oder 8 Jahren hinter sich. Die Krippe war ein kontrolliertes, isoliertes Erziehungszentrum, zu dem nur wenige Spezialisten, hauptsächlich Pädiater und Lehrer, Zutritt hatten. Wenn ein junger Mann mit 12 oder 13 Jahren die Krippe verlässt, wählt er einen Vornamen. Seinen Nachnamen erhält er von dem Spenderelternteil mit der höheren genetischen Einstufung und ist dem Gesetz nach ein Erwachsener auf Probe, mit einem Schulabschluss, der in etwa der mittleren Reife meiner Jugendzeit entspricht. Die meisten erhalten eine Weiterbildung auf einem ganz speziellen Sektor, aber einige bekommen auch direkt einen Arbeitsplatz zugewiesen. Alle Absolventen werden sehr genau beobachtet und, falls sie sozial unverträgliche Verhaltensmuster, wie zum Beispiel heterosexuelle Neigungen an den Tag legen, in ein Erziehungsheim eingewiesen. Dort werden sie entweder geheilt oder auf Lebenszeit verwahrt. Im Alter von 20 Jahren muss jeder zur UNAS, wo die meisten Wehrpflichtigen 5 Jahre an einem Schreibtisch sitzen und dann entlassen werden. Ein paar Auserwählte, vielleicht einer von 8000, erhalten das Angebot, sich zur Kampfausbildung zu melden. Eine Ablehnung gilt als soziopathisch, obwohl die Teilnahme eine zusätzliche Verpflichtung von 5 Jahren bedeutet. Und die Chance, die insgesamt 10 Jahre Militärdienst zu überleben, ist so gering, dass sie statistisch nicht ins Gewicht fällt. Ein Riesenglück wäre es, wenn der Krieg zu Ende ginge, ehe man seine 10 subjektiven Jahre abgeleistet hätte. Deshalb hofften alle, dass die Zeitdilatation möglichst viele Jahre zwischen die einzelnen Einsätze legt. Da man jedoch schätzungsweise einmal in jedem subjektiven Jahr zum Einsatz kommt und im Schnitt nur 34% der Teilnehmer diesen Einsatz überleben, kann sich jeder an den Fingern abzählen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, 10 Jahre durchzuhalten. Sie beläuft sich auf ungefähr 0,002%. Oder anders ausgedrückt, besorgen Sie sich einen altmodischen Trommelrevolver, laden Sie 4 der 6 Kammern und spielen Sie russisches Roulette. Wenn Sie es 10-mal nacheinander schaffen, ohne die Wand zu besuchen, herzlichen Glückwunsch, dann sind Sie Zivilist. Diese Gnade wird insgesamt 1,2 von den 60.000 Soldaten zuteil, die sich in den Kampfverbänden der UNAS tummeln. Auch ich rechnete nicht ernsthaft damit, das Große loszuziehen, obwohl ich die Hälfte der 10 Jahre bereits hinter mir hatte. Wie viele von diesen jungen Soldaten, die jetzt in den Hörsaal drängten, wussten überhaupt, dass sie zum Tode verurteilt waren? Ich versuchte, die Gesichter mit den Personalakten in Einklang zu bringen, die ich den ganzen Vormittag gelesen hatte, aber ich schaffte es nicht. Sie waren alle nach den gleichen strengen Kriterien ausgewählt und sahen einander bemerkenswert ähnlich. Groß, aber nicht zu groß. Muskulös, aber nicht wuchtig. Intelligent, aber nicht grüblerisch. Und die Rassenmerkmale waren längst nicht mehr so ausgeprägt wie im Jahrhundert meiner Geburt. Die meisten von ihnen wirkten schwach polynesisch. Nur 2 von ihnen, Kayibanda und Lin, schienen keine Mischtypen zu sein. Ich fragte mich, ob die anderen ihnen deshalb das Leben schwer machten. Die meisten der Frauen sahen hinreißend aus. Aber ich konnte ohnehin nicht wählerisch sein. Ich lebte seit meinem Abschied von Mary Gay vor über einem Jahr im Zölibat. Ich überlegte, ob eine von ihnen vielleicht eine atavistische Ader besaß oder zumindest gewillt war, auf die exzentrischen Gepflogenheiten ihres Vorgesetzten einzugehen. Offizieren sind sexuelle Beziehungen zu ihren Untergebenen strengstens untersagt. Was für eine herzerwärmende Ausdrucksweise. Jeder Verstoß gegen diese Bestimmung zieht die Einbehaltung des gesamten Solds sowie die Degradierung zum einfachen Soldaten nach sich. Falls das Verhältnis die Kampfkraft der Truppe beeinträchtigt, müssen beide Beteiligten mit einer standrechtlichen Exekution rechnen. Wenn wir alle UNAS-Vorschriften so locker und so regelmäßig missachtet hätten wie diese, hätten wir ein ziemlich unbeschwertes Militärleben geführt. Von den Jungen gefiel mir nicht ein einziger, obwohl ich natürlich keine Ahnung hatte, wie ich in einem Jahr darüber denken würde. Habt Acht! Das war Oberleutnant Hillebo. Ich verdankte es meinen neuen Reflexen, dass ich nicht aufsprang. Alle anderen im Saal nahmen Haltung an. »Ich bin Oberleutnant Hillebo, Ihr zweiter Feldoffizier.« Sowas hatte früher mal zweiter Feldunteroffizier geheißen. Ein untrügerisches Zeichen dafür, dass sich eine Armee zu lange im Einsatz befand, war ihr Überhang an hochrangigen Offizieren. Hillebo klopfte Sprüche wie ein echter Barrashengst. Wahrscheinlich brüllte sie jeden Morgen Befehle in den Spiegel, während sie sich rasierte. Aber ich kannte ihr Psychoprofil und wusste, dass sie erst einmal im Einsatz gewesen war, und auch da nur ein paar Minuten lang. Sie hatte bei der Schlacht einen Arm und ein Bein verloren und war ebenso wie ich aufgrund der Tests in der Reha-Klinik in den Offiziersrang erhoben worden. Verdammt, vielleicht war sie vor diesem Trauma ein liebenswerter Mensch gewesen. Ich wusste aus eigener Erfahrung, was man durchmachte, bis so ein Körperteil nachgewachsen war. Sie zog die übliche Spießnummer ab, rau, aber herzlich. Belästigt mich nicht mit Kleinigkeiten, haltet euch an den Dienstweg, die meisten Probleme lassen sich auch auf der unteren Ebene lösen. Ich bedauerte, dass ich vorher keine Gelegenheit gefunden hatte, mich mit ihr zu unterhalten. Aber das Oberkommando hatte wieder mal zur Eile gedrängt, Wir sollten bereits einen Tag später an Bord gehen, und ich hatte bislang erst ein paar Worte mit meinen Offizieren gewechselt. Das rächte sich nun, denn es wurde rasch klar, dass Hillebo und ich sehr abweichende Ansichten über die Führung einer Kompanie hatten. Sicher, die Führung war ihre Angelegenheit. Mir oblag es, die Befehle zu erteilen. Aber sie stand im Begriff, ein gut-böse Schema aufzubauen und sich mit Hilfe des Dienstwegs von ihren Untergebenen abzuschirmen, während ich geplant hatte, jeden zweiten Tag eine Sprechstunde abzuhalten, in der jeder Soldat mit seinen Sorgen und Wünschen direkt zu mir kommen konnte, ohne seinen unmittelbaren Vorgesetzten um Erlaubnis zu fragen. Wir hatten während der 3 Wochen im Tank beide die gleichen Informationen erhalten. Es war verblüffend, dass wir daraus so unterschiedliche Schlussfolgerungen zogen. So schien mir die Politik der offenen Tür, die man in den modernen Streitkräften Australiens und Amerikas mit großem Erfolg angewandt hatte, besonders gut für eine Situation geeignet, die eine Monate, wenn nicht jahrelanges Zusammenleben auf engstem Raum erforderte. Wir hatten das System auf der Sangre Victoria eingeführt, und alle an Bord waren der Ansicht gewesen, dass es entscheidend zum Abbau der Spannungen beigetragen hatte. Sie hatte den Leuten gestattet, sich zu rühren, während sie die organisatorischen Fragen klärte. Bald würde sie wieder den Befehl zum Strammstehen geben und mich vorstellen. Worüber sollte ich sprechen? Ich hatte eigentlich beabsichtigt, ein wenig Blabla vom Stapel zu lassen und meine Politik der offenen Tür zu erklären, um dann den Platz für Kommandantin Antopol zu räumen, die noch ein paar Worte zu Masaryk II sagen wollte. Nun schien es mir günstiger, meine Erklärung zu verschieben, bis ich ein ausführliches Gespräch mit Hillebo geführt hatte. Am besten wäre es sogar, wenn sie der Truppe meine Ideen näher brachte, damit es nicht so aussah, als lägen wir beide uns in den Haaren. Mein Stellvertreter, Hauptmann Moore, rettete mich aus der Verlegenheit. Er kam durch eine Seitentür hereingestürzt, er raste immer durch die Gegend wie ein rundlicher Meteor, salutierte hastig und reichte mir einen Umschlag, der unsere Einsatzbefehle enthielt. Ich hielt im Flüsterton eine Konferenz mit der Kommandantin ab, und auch sie fand, dass es nicht schaden könnte, den Leuten mitzuteilen, welches Ziel wir anpeilten, auch wenn die niederen Ränge keinen Anspruch auf diese Auskunft hatten. Eine Angelegenheit, über die wir uns in diesem Krieg nie den Kopf zerbrechen mussten, waren feindliche Agenten. Es konnte ja sein, dass sich ein Taurier mit Hilfe einer dicken Farbschicht als wandelnder Pilz tarnte, aber selbst das hätte Verdacht erregt. Hillebo ließ sie wie befürchtet stramm stehen und erzählte ihnen pflichtschuldig, was für ein toller Kommandant ich sei, dass ich den Krieg von Anfang an mitgemacht habe und dass sie gut daran täten, sich ein Beispiel an mir zu nehmen, wenn sie ihre Dienstzeit lebend überstehen wollten. Sie erwähnte nicht, dass ich ein mittelmäßiger Soldat war, dessen Haupttalent darin bestand, nicht getroffen zu werden. Sie verschwieg auch, dass ich die erstbeste Möglichkeit genutzt hatte, mich von der Armee abzusetzen und nur in ihren Schoß zurückgekehrt war, weil mir die Verhältnisse auf der Erde keine andere Wahl gelassen hatten. »Danke, Oberleutnant.« Ich nahm ihren Platz am Rednerpult ein. »Rührt euch.« Dann entfaltete ich das Blatt mit den Einsatzbefehlen und hielt es in die Höhe. »Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch.« Was vor 500 Jahren noch als Scherz gegolten hatte, war jetzt eine nüchterne Feststellung. »Das hier sind unsere Order für den Feldzug gegen Saad 138. Die gute Nachricht ist, dass wir aller Voraussicht nach nicht kämpfen müssen, jedenfalls nicht gleich. Die schlechte Nachricht ist, dass wir als Köder eingesetzt werden.« Das löste eine gewisse Unruhe aus, aber niemand sagte etwas oder wandte den Blick von mir ab. Gute Disziplin. Vielleicht auch nur Fatalismus. Ich hatte keine Ahnung, wie realistisch sie ihre Zukunft sahen. »Unsere Befehle lauten, den größten Durchgangsplaneten im System des Kollapsars Saad 138 zu finden und dort einen Stützpunkt zu errichten. Diesen Stützpunkt sollen wir so lange besetzt halten, bis wir abgelöst werden. Das kann 2 bis 3 Jahre dauern. Während dieser Zeit werden wir mit ziemlicher Sicherheit das Ziel von Angriffen sein. Wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, hat unsere Kommandozentrale herausgefunden, dass den Feindbewegungen von Kollapsar zu Kollapsar eine gewisse Regelmäßigkeit zugrunde liegt. Wir hoffen, dass es uns eines Tages gelingt, dieses komplexe Schema durch Zeit und Raum zurückzuverfolgen und auf diese Weise die Heimatwelt der Taurier zu entdecken. Bis dahin aber können wir nur Truppen aussenden, die dem Gegner den Weg abschneiden und so seine Expansion behindern. Im größeren Rahmen gesehen ist das genau unsere Aufgabe. Wir sind eine von mehreren Dutzend Angriffstruppen, die sich an diesen Blockademanövern beteiligen. Ich werde nicht oft und eindringlich genug darauf hinweisen können, wie wichtig diese Mission ist. Wenn es der UNAS gelingt, die Expansion des Feindes zu stoppen, können wir ihn vielleicht einschnüren und den Krieg gewinnen. Am besten, bevor wir alle tot waren. Eines möchte ich noch von Anfang an klarstellen. Es kann sein, dass wir am Tag unserer Landung angegriffen werden. Es ist aber auch möglich, dass wir den Planeten einfach 10 Jahre lang besetzt halten und dann wieder in die Heimat zurückkehren. Was immer geschieht, wir müssen so in Form bleiben, dass wir jederzeit einsatzbereit sind. Während der Reise werden Sie deshalb ein regelmäßiges Fitnesstraining absolvieren und Ihre im Lauf der Ausbildung erworbenen Kenntnisse wiederholen. Das gilt insbesondere für die Bautechniken, denn wir werden den Stützpunkt und seine Verteidigungsanlagen in so kurzer Zeit wie möglich errichten müssen. Herrgott, ich begann schon jetzt wie ein Offizier zu tönen. Noch irgendwelche Fragen? Niemand meldete sich. Dann möchte ich Ihnen die Schiffskommandantin vorstellen. Kommandantin Antopol? Die Kommandantin gab sich keine Mühe, ihre Langeweile zu verbergen, als sie vor dem gemeinen Fußvolk die Eigenschaften und Fähigkeiten der Masarik II erklärte. Ich hatte das meiste von dem, was sie vortrug, bereits im Tank eingetrichtert bekommen, aber ganz am Ende sagte sie etwas, das mich aufhorchen ließ. Saat 138 ist der fernste Kollapsar, den die Menschheit je angepeilt hat. Er befindet sich nicht mehr in unserer Galaxis, sondern gehört bereits zur mehr als 150.000 Lichtjahre entfernten großen Magellanschen Wolke. Unsere Reise wird 4 Simultansprünge erfordern und subjektiv gesehen etwa 4 Monate dauern. Die Manöver zum Eintauchen in den Kollapsar werden uns bis zum Zeitpunkt unserer Ankunft auf Saat 138 ungefähr 300 Jahre hinter den Kalender von Sterntor zurückwerfen. Und bis zu meiner Rückkehr, falls ich sie erlebte, würden weitere 700 Jahre verstreichen. Aber das machte nicht viel Unterschied für mich. Mary Gay war so gut wie tot, und außer ihr gab es niemanden mehr, der mir etwas bedeutete. Wie der Major bereits erwähnte, sollten diese Zahlen Sie nicht zur Nachlässigkeit verleiten. Der Feind ist ebenfalls nach Saat 138 unterwegs. Es könnte sein, dass wir alle am gleichen Tag dort eintreffen. Die Mathematik der Annäherung ist kompliziert, aber Sie dürfen mir glauben, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben wird. Major, möchten Sie noch einmal zu Ihrer Truppe sprechen? Ich erhob mich unschlüssig. Eigentlich... »Habt Acht!« brüllte Hillebo. Daran musste ich mich erst gewöhnen. Eigentlich nur, dass ich die Offiziere ab Stufe 4 anschließend zu einer kurzen Besprechung bitte. Die Zugführer sind mir dafür verantwortlich, dass sich ihre Leute morgen früh um 4 marschbereit im Schleusenbereich 67 versammeln. Bis dahin kann jeder frei über seine Zeit verfügen. Wegtreten. Ich lud die 5 Offiziere in mein Quartier ein und machte eine Flasche echten französischen Cognac auf. Sie hatte mich den Sold von 2 Monaten gekostet. Aber was sollte ich mit dem Geld sonst anfangen? Investieren? Ich reichte Gläser herum, aber als Saver, die Ärztin, lehnte dankend ab. Stattdessen zerbrach sie eine kleine Kapsel unter der Nase, inhalierte tief und versuchte anschließend ohne nennenswerten Erfolg ihren euphorischen Gesichtsausdruck hinter einer Maske kühler Sachlichkeit zu verbergen. »Darf ich zunächst ein grundlegendes persönliches Problem klären?« sagte ich während des Einschenkens. »Ist Ihnen allen bekannt, dass ich nicht homosexuell bin?« Ein gemischter Chor aus »Jawohl, Sir« und »Nein, Sir«. »Glauben Sie, dass dies meine Arbeit als Kommandant erschweren wird, dass mich die einfachen Soldaten nicht anerkennen werden?« »Sir, ich«, begann Moore. »Keine Ehrenbezeugungen«, unterbrach ich ihn. »Und schon gar nicht, wenn wir unter uns sind. Ich war in meinem Zeitsystem noch vor 4 Jahren einfacher Soldat. Nennen Sie mich Mandela oder William.« Noch während ich das sagte, hatte ich das Gefühl, dass ich einen Fehler begangen hatte. »Bitte, fahren Sie fort.« Er nickte. »Vor 100 Jahren wäre es tatsächlich ein Problem gewesen, William. Sie wissen, wie die Leute damals darüber dachten.« »Wenn ich ehrlich sein soll, ich habe keine Ahnung. Mein Wissen über die Zeit zwischen dem 24. Jahrhundert und der Gegenwart beschränkt sich auf die Militärgeschichte.« »Ach so. Nun, es...« Er machte eine fahrige Handbewegung. »Es galt als Verbrechen«, beendete Alceva seinen Satz trocken. »Zumindest in der Anfangszeit, als der Eugenikausschuss die Menschen mit dem Gedanken der universalen Homosexualität vertraut machte.« »Eugenikausschuss?« »Eine Unterorganisation der UNAS. Ihre Autorität ist auf die Erde beschränkt.« Sie schnüffelte noch einmal an der leeren Kapsel. »Im Grunde ging es darum, die Menschen von der natürlichen Kinderzeugung abzubringen, denn erstens zeigten sie einen beklagenswerten Mangel an Vernunft bei der Wahl ihrer genetischen Partner, und zweitens hatte man erkannt, dass Rassenunterschiede die Menschheit unnötig entzweiten. Mittels einer totalen Erbgutkontrolle gelang es innerhalb weniger Generationen, eine Einheitsrasse zu schaffen. Ich hätte nicht geglaubt, dass sie so weit gehen würden. Aber irgendwie war es wohl logisch. Und Sie billigen das als Ärztin? Als Ärztin? Ich weiß nicht recht. Sie kramte eine zweite Kapsel aus der Tasche und rollte sie geistesabwesend zwischen Daumen und Zeigefinger. Oder gedankenschwer. Ach, in gewisser Weise erleichtert es mir die Arbeit. Viele Krankheiten sind einfach ausgerottet. Aber ich habe manchmal den Verdacht, dass die Genetiker weniger von ihrem Fach verstehen, als sie glauben. Es ist keine exakte Wissenschaft. Sie könnten durchaus verhängnisvolle Fehler begehen, deren Folgen sich erst nach Jahrhunderten zeigen würden. Sie zerbrach die Kapsel unter der Nase und atmete zweimal tief durch. Als Frau bin ich allerdings voll dafür. Hillebeau und Rusk nickten mit Nachdruck. Weil ihnen die Mühen der Schwangerschaft und Geburt erspart bleiben. Das ist ein Aspekt. Sie verdrehte die Augen, schielte auf die Kapsel hinunter und schnüffelte ein letztes Mal. Den eigentlichen Vorteil sehe ich aber darin, dass ich keinen Mann ertragen muss. In mir, wenn Sie verstehen, was ich meine. Das ist ekelhaft. Moore lachte. Wie kannst du das behaupten, Diana, wenn du es nie probiert hast? Sei bloß still. Sie warf ihm ausgelassen die leere Kapsel an den Kopf. »Ja, aber das ist doch völlig natürlich«, protestierte ich. »Sich von Ast zu Ast schwingen ist auch völlig natürlich, oder mit einem Stecken nach Wurzeln zu graben. Wir leben nicht mehr in der Steinzeit, mein lieber Major.« »Naja, jedenfalls galt die Heterosexualität nur für kurze Zeit als Verbrechen«, erklärte Moore. »Und danach betrachtete man sie als heilbare Funktionsstörung«, ergänzte Elsaver. »Danke, und heutzutage ist sie so selten, ich glaube kaum, dass die Männer und Frauen der Truppe viel danach fragen werden.« Dr. Elsaver nickte. »Eine exzentrische Neigung, sonst nichts«, sagte sie großmütig. »Kein Menschenfresser-Image.« »Genau«, pflichtete ihr Hillebeau bei. »Ich habe deshalb keinerlei Vorurteile gegen Sie, Mandela.« »Ah ja, das freut mich.« »Ein schöner Mist.« Mir dämmerte, dass ich nicht die leiseste Ahnung über die gesellschaftlichen Gepflogenheiten der neueren Zeit hatte. Ein Großteil meines normalen Verhaltens beruhte auf einem komplexen, unausgesprochenen Kodex, der dem uralten Rollenspiel zwischen den Geschlechtern entsprang. Sollte ich nun die Männer wie Frauen behandeln oder umgekehrt? Oder alle wie Brüder und Schwestern? Es war mehr als verwirrend. Ich trank mein Glas leer und stellte es ab. Jedenfalls vielen Dank für eure beruhigenden Worte. Das war's im Wesentlichen. Sicher habt ihr jetzt noch eine Menge zu erledigen, Abschied nehmen und dergleichen. Lasst euch durch mich nicht aufhalten. Sie verabschiedeten sich alle bis auf Hauptmann Moore. Wir beide beschlossen, eine monumentale Sauftour durch sämtliche Bars und Offiziersclubs des Stützpunkts zu unternehmen. Wir brachten es auf 12. Aber dann zog ich es doch vor, noch ein paar Stunden bis zum Morgenappell zu schlafen. Einmal machte Charlie einen zaghaften Annäherungsversuch. Und ich hoffte, dass meine Ablehnung höflich genug klang, aber ich tröstete mich mit dem Gedanken, dass ich im Lauf der Zeit noch viel Übung in solchen Dingen bekommen würde.